Der Raucherbalkon. Ein Phänomen in der Podcast-Landschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort. 12 Folgen unterschiedlichster Sorte wurden danach veröffentlicht. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Doch wird der Raucherbalkon uns noch ein einziges Mal diese Möglichkeit bieten? Wird es vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis es wieder so weit ist? Nein, so wird das nicht passieren. Noch dieses Jahr wird es eine weitere Night of the Pods geben. Der Raucherbalkon ist bereits dabei und organisiert das nächste Event. Ein fester Termin steht noch nicht fest, aber es wird definitiv eine Herbst-Winter-Sendung sein. Schau doch mal unter raucherbalkon.de vorbei. Klicke auf den Menüpunkt NOTP. Dort findest du das Pirate Pad, wo du dich als Podcaster anmelden kannst. Werde selbst ein Teil von Night of the Pods. Normalerweise müssten wir jetzt einen Affen haben oder so. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Hier ist der Raucherbalkon. Heute extra eine Aufnahme für die Leni. Leni möchte gerne über den Zoo sprechen. Warum? Naja, weil ich jetzt gerade aus dem Leipziger Zoo komme. Ich ein begeisterter Tier- und Zoo-Fan bin und es durchaus mit kritischen und guten Augen sehe. Also einerseits finde ich es blöd, dass Tiere eingesperrt sind. Und das ist so dieser Zwiespalt, den ich heute gerne mit euch diskutieren würde. Mal machst du dein Handy aus. Das macht nämlich, das haut dir nämlich gerade in die Aufnahme. Mhm. Moment. Ja, du wolltest gerne was von Ellie hören, aber Ellie weigert sich bei der Aufnahme. Aber Gerard hat, du hast komische Zoos bei dir, hast du im Vorgespräch gesagt. Ja, was heißt komisch? Zoo möchte ich nicht sagen, das nennt sich der Park. Ja, ich kenne den schon seit wirklich klein auf, den gibt es hier schon ewig. Nur glaube ich, hat er sich, seitdem ich das erste Mal drin war, da war ich so 8 oder vielleicht auch schon früher, so, wo ich mich erinnern kann, vielleicht 6, 7 Jahre alt, sag ich mal. Und das letzte Mal war ich vor 2 Jahren da mit meiner Tochter. Ich glaube, der hat sich nicht wirklich geändert. Außer der Eintritt, der ist immer teurer geworden, aber so wirklich drumherum ist immer noch altbacken geblieben. Das hast du ja öfter. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Zoogänger, aber ist es nicht auch bei denen so, dass die, ja, die leben ja auch viel von Spenden. Also ich weiß nicht, wie sich so ein Zoo finanziert. Ich meine, wie heißt das? Wildpark Gangelt? Ist Wildpark Gangelt, genau. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die sich finanzieren. Also ich weiß jetzt, Leni sagte gerade Leipzig, also da steckt wohl noch irgendwie ein bisschen was anderes hinter, weil der Zoo ist echt schick, da war ich ja auch schon mal. Ja, also unter anderem werden die auch von der Stadt unterstützt und die Eintritte sind halt schon relativ hoch, davon wird das der Großteil genommen. Sie finanzieren sich aber unter anderem auch durch diese Patenschaften. Ich glaube, das ist in jedem Zoo gleich, da kannst du Patenschaften erwerben und die hatten da auch eine große Tafel, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Banken unseres Vertrauens, ich will jetzt keinen Namen nennen, die hatten dann die Patenschaften für den, weiß nicht, Seeleoparden, was weiß ich, übernommen oder für den Orang-Utan und die Firma hatte dann ja eine Partnerschaft für die Giraffe genommen und ich sag mal so kleinere Tiere waren auch für uns Otto-Normal-Gebraucher, Verbraucher ja bezahlbar und da waren unter anderem ein paar Schulen bei, aber in erster Linie Firmen, die das dann auch ein bisschen als Werbung genutzt haben und wenn es dann für einen guten Zweck ist, finde ich das gar nicht schlecht. Das heißt, du spendest eine gewisse Summe X und davon wird dann, was weiß ich, Futter und was weiß ich alles gekauft, Pflege fürs Tier oder wie läuft so eine Patenschaft ab? Da habe ich gar keine Ahnung von. Ja, ich glaube, die haben einfach hochgerechnet, was dieses Tier im Jahr kostet. Sagen wir mal, Summe X der Orang-Utan würde 2000 Euro kosten an Futter und Tierarzt, was auch immer. Dann kannst du diese Patenschaft für ein Jahr übernehmen und das wird dann davon bezahlt. Gibt es das da in diesem Wildpark Gangelt auch? Ja, man hat halt an den einzelnen Gehegen hat man halt diese Schilder, wo dann drauf steht, wer da Pate von ist, wie das sich genau rechnet, keine Ahnung. In Gangelt fällt halt am meisten auf, dass du von ich sag mal, Pi mal Daumen hochgerechnet, 30 Tierarten, aber schon 20 verschiedene Hirschsorten hast. Oder Reh und so. Und dann ist dann einfach uninteressant irgendwann. Zumindest für den Preis. Also da gibt es bedeutend schönere. Das Einzige, was sie halt immer haben, was ich wohl sagen muss, ist zu Ostern haben die ein großes Ostereierverstecken. Da ist halt auch der Eintritt umsonst. Und dann haben die im ganzen Park haben die Ostereier für die Kinder versteckt. Das ist noch sehr nett. Aber ansonsten treibt mich da mittlerweile wirklich nichts mehr hin. Weil für den Preis fahre ich 20 Kilometer weiter und habe in Aachen einen richtig schönen Tierpark. Und dann kriegt jeder zu Ostern so ein Karnickel to go. Genau, so ein Karnickel to go. Muss nur schnell genug sein und fangen. aber ich sag mal so, du hast ja nur eine kleine Tochter. Reicht das für die oder sagt die, nee, das ist nicht meins? Das reicht doch bei kleinen Kindern noch meistens schon eine Ziege, ein Schaf und eine Ente. Das reicht doch eigentlich, oder? Oder sind die anspruchsvoller? Mittlerweile ja. Ab bis zu einem gewissen Alter ging das, hat die das nicht interessiert, Hauptsache Tiere. Mittlerweile merkt man aber schon, wo man hinfährt, ob es ihr Spaß macht oder nicht. Also mit so einem Zoo ist das ja nicht zu vergleichen. Dann siehst du auch mal Eisbären und die Tiere. Bei unserem Tierpark hast du im Endeffekt nur die Tiere rumflitzen, die im Endeffekt im Wald sowieso existieren bei uns hier in der Umgebung. Und das habe ich in einem Zoo halt nicht. Dann sehe ich mal einen Eisbär unten und klar, unter anderem auch Otter oder ein Vogelstrauß, ein Giraffen. Das hast du halt aber in den auch, kleinen Dingern nicht. Aber es sagt auch schon der Name, das ist der Wildpark. Ich meine, Leni wird es bestätigen, wir haben hier ja auch, hilf mal, Ziegenhagen, Leni, ne? Ja, oder wir haben auch in der Nähe noch hier den Tierpark Saberburg. Ja, ne? Saberburg, das ist ja von uns auch nicht weit weg. Wobei ich da sagen muss, die haben halt auch Wölfe, die haben da auch jetzt einen Streichelzoo für Kinder. Ne? Da sind dann so diese Ziegen und sowas drin. Die haben aber auch einfach mal Elche und auch ein paar Pinguine. Also es lohnt sich da schon wirklich durchzugehen. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan vom Tierpark Saberburg, weil die Gehege wirklich unwahrscheinlich groß sind. Die sind riesig. Er hat halt den Nachteil, dass man manchmal auch nicht so viele Tiere zu Gesicht bekommt, weil sie natürlich auch viel Platz haben, sich zu verstecken. Allerdings muss ich sagen, ich konnte meinen Hund mitnehmen, trotz der Tiere dort. Die sind alle sehr, sehr tiefenentspannt. Und das ist für mich natürlich immer so ein Argument, wenn der Hund da mit kann, dann bin ich da immer ganz vorne mit dabei. Denn zum Beispiel vom Leipziger Zoo war ich auch wirklich begeistert. Dort sind Hunde allerdings verboten. Okay. Ja, und Ziegenhagen, das ist aber auch so ein kleiner Streichelzoo, glaube ich, ne? Aber das ist ja eher so auch so mit Freizeitpark, ne, glaube ich, ne? Ja. Genau, das ist tatsächlich was für kleinere Kinder. Ich glaube, da gibt's jetzt auch kein richtig und kein falsch oder kein gut oder schlecht, sondern es kommt einfach drauf an, mit wem fährt man hin? Also hat man kleine Kinder, erwachsene Kinder oder gar keine Kinder mit? Und was erwartet man auch? Ne? Möchte man ein bisschen Natur sehen und spazieren gehen oder möchte man einen Actionpunkt nach dem anderen haben? Also braucht man so Sachen wie die und die Fütterung, das Elefantenbaden, dann ist man in so einem Tierpark wahrscheinlich falsch aufgehoben. Ja, wie gesagt, Gerard, das meine ich halt, es ist halt ein Wildtiergehege, deswegen sind das natürlich auch die Tiere, was bei uns in freier Wildbahn ist. Ich meine, gut, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei euch ist. Gibt es da zum Beispiel Luchse, Gerard, da in dem Wildtierpark? Sagen wir mal so, das Gehege existiert. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn da noch nie einen gesehen. Ich denke mir, da wird irgendwo einer existieren. Ja, und zwei Bären rennen da auch rum. Aber einfach, wenn ich mal als Gegensatz in den Aachen den Tierpark nehme, der ist um Welten besser ausgestattet für das gleiche Geld. Da sehe ich auch mal Stachelschweine. Auch ein paar Seepferde. Das ist alles so miteinander wirklich integriert. Das ist stimmiger, auch für kleine Kinder mit großem Spielplatz mit drumherum und ja. Also, das Geld, was ich da bezahle. Saberburg hat auch Luchse, oder, Leni? Also angeblich ja, ich habe keinen gesehen. Ich glaube, die sind jetzt durch Wölfe ausgetauscht worden. Also Wölfe haben sich, glaube ich, Luchse im Moment nicht mehr. Aber was Gerard anspricht, das Geld, finde ich, ist auch nochmal ein wirklich wichtiger Punkt, den man mal ansprechen sollte. So zum Verhältnis, muss ich sagen, war zum Beispiel der Zoo Hannover irrsinnig teuer. Also da habe ich als Erwachsener 25 Euro bezahlt pro Karte. Also für eine Tageskarte, muss man jetzt dazu sagen. Im Gegensatz zu Leipzig war da es aber möglich, den Hund mitzunehmen. Der brauchte dann ein kleines Hundeticket, das aber dann wieder weitere 9 Euro gekostet hat. What? Was aber halt auch ja bedeutet hat, dass mein Freund und ich plus der Hund haben dann halt 59 Euro Eintritt bezahlt. Ne? Das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt schon wirklich viel Geld. Jetzt im Verhältnis dazu, wenn man das einfach mal vergleicht, haben wir jetzt in Leipzig, also ich habe noch einen Studententarif bezahlt, das waren 15 Euro, das war schon mal 10 Euro weniger pro Karte. Die allerdings, der Leipziger Zoo ist ganz wunderbar, also der hat mir fast noch besser gefallen als der Hannover Zoo und auch über die A38 war es von uns also wirklich sehr gut zu erreichen. Das muss man sich halt jetzt auch nochmal überlegen, vor allen Dingen, wenn man in einer größeren Gruppe geht. Ne? So 10 Euro pro Person ist mehr, ne? Ist halt schon eine riesengroße Sache. Wobei, das habe ich ja eben schon mal gesagt, der Hund kann mit, kostet zwar 9 Euro, aber das wäre mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und die Tierparks, die sind dann im Verhältnis auch wesentlich günstiger. Also Ole hat da gar nichts bezahlt, also das ist der Hund, das muss man auch sagen, der durfte nicht nur mit, der war auch noch kostenfrei und ich glaube als Erwachsener haben wir bezahlt 8 Euro, für Studenten waren es glaube ich 6,50 und Kinder haben 4,50 Euro bezahlt, also das ist dann wirklich ein sehr geringer Preis. Die Kioske waren im Verhältnis zu einem Zoo sehr günstig, also normale Preise. Der Zoo war da erheblich teurer. Und was halt auch klasse war, an allen drei Möglichkeiten, also jetzt Hannover Zoo, Leipziger Zoo und auch im Tierpark, war es aber erlaubt, Essen mitzubringen. Das bedeutet, wir haben da auch schön Picknick gemacht und es war eine super Alternative. Also ich sehe gerade, Leipzig hat ja verschiedene Themenwelten. Also einmal gibt es Gründergarten, Gondowanderland, Asien, ich habe jetzt bald Pokémon-Land gelesen, Pongoland, Afrika und Südamerika. Ja, Pongoland ist also Affen hier, so Affentheater. Genau, also die haben das ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, im Pongoland findest du dann alles, was ja Schimpansen, Primaten sind. Im asiatischen Bereich hast du dann zum Beispiel so Sachen wie die Elefanten und auch diese Gehege sind dann alle so ein bisschen asiatisch angehaucht. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, weil ich halt auch Kritiker bin, dass diese Tiere eingesperrt sind. Erstens, die Gehege waren sehr, sehr groß. Und zweitens, sie hatten das ganz gut gemacht, dadurch, dass die einfach keine Gitterstäbe haben, sondern sie künstlich Felsen aufgebaut haben. Es wirkt sehr natürlich und es wirkt nicht so eingesperrt. Also natürlich sind sie es trotzdem, aber die Gehege waren verhältnismäßig sehr, sehr groß. Und deswegen hatte ich in diesem Zoo auch wirklich Spaß. Okay. Wenn du das jetzt mal nimmst, wie das gerade sagt, mit diesen verschiedenen Themenwelten, das hast du halt in dem Zoo, den ich bis jetzt immer von mir, von meiner persönlichen Meinung immer noch am schönsten finde, ist das die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen, direkt, ich glaube, 10 Minuten vom Schalke-Stadion entfernt. Super genial, der Eintritt auch, ich glaube, mittlerweile zwischen 20, 25 Euro. Aber auch diese verschiedenen Themenwelten und wirklich schön aufgebaut, riesengroße Gehege, also die, wovon ich fasziniert war ohne Ende, war zum Beispiel das Gehege für die Bären. Die hatten da einen eigenen Wasserfall eingeräumt, wo die wirklich die Lachse hochsprangen, damit die fangen konnten. Das habe ich an keinem anderen Zoo bisher gesehen. Und du konntest um alle Gehege drum rennen, haben alles auch sehr kinderfreundlich eingerichtet, weil die meisten Gehege, die ich kenne, da kommt ein Kind nicht, gar nicht gescheit gucken. Und da konntest du wirklich, wenn die Mauern zu hoch waren, wurden Panzerglasscheiben eingesetzt, dass die Kinder halt dadurch gucken konnten. Gerade meine Tochter war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 3 oder 4. Da war natürlich wieder ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Die Wölfe, die kamen direkt bis zur Scheibe. Und meine Tochter fand das total witzig, weil die alle sich vor der Scheibe am Begrüßen waren. Und meine Tochter meinte dann immer noch so, guck mal, Papa, die wollen alle mit mir spielen. Ja, die wollen bestimmt mit dir spielen, Schatz. geh mal lieber weg da. Also ich gehe ins Zoo ja immer nur gerne wegen den Affen. Ich mag dieses Affentheater. Weil hast du das zu Hause nicht genug? Ja, willst du jetzt meine Frau nicht mit dem Affen vergleichen? Ich meinte eigentlich dich, deine Frau kann ich gut leiden. Ich bin kein Affe, aber ich finde das immer lustig, weil die sind ja immer so ein bisschen so wie wir. Also, ja, total. Wir haben PC und trinken Eierlikör. Genau. Nein, als wir jetzt im Leipziger Zoo waren, muss ich sagen, war das wirklich toll, weil die haben natürlich jetzt auch gerade zur Jahreszeit alle Junge. Ne? Das ist natürlich herzzerreißend, dass die alle ihre kleinen Schimpansenbabys auf den Arm haben und dieses Verhalten zu beobachten, ist wirklich traumhaft. Ne? Der kleine Schimpanse kriegte den Apfel durchgebrochen und hat nur so ein kleines Stück gekriegt. Und wir fragten uns schon, naja, wieso kriegt der nur so ein kleines Stück? Naja, als der Apfel dann vom Baum runtersegelte, wussten wir alle, warum. Also schob die Mutter das nächste Stück Apfel hinterher und es war einfach ganz klasse zu beobachten. Was mir auch gut gefallen hat, war die Organisation. Also sie hatten an die vielen Gehegen immer auch nochmal Personal stehen, die zu diesen Tieren auch immer was erklärt haben. Also das ist der, der trägt so und so lange seine Jungen aus und warum das so ist, die haben dir ja auch sehr viel geschichtlichen Input gegeben, wenn du das wolltest. Und hatten auch sehr viel Programm, solche Sachen wie Elefantenbaden und haben das dann auch alles erklärt. Also, dass Elefanten bei uns in den Gefilden gar nicht baden müssten und dass sie auch gar nicht so sehr gerne baden, sondern dass nur in Asien oder je nachdem, was für Elefanten du hast, ne, machen müssen. Und sie haben dir ja auch ganz, ganz viel dazu erklärt. Also das war weitaus mehr als nur, ich gehe an den Gehegen vorbei und gucke mir diese Tiere an. Also wirklich toll. Gérard, wir haben hier noch einen Link bekommen im Chat. Oh Gott, wie spricht man das aus? Gaia Zoo. Der Gaia Zoo. Genau. Gaia Zoo. Ist das der in Kerkrade? Ja, Kerkrade, Zuid Limburg. Sagt dir der da was? Der hat auch einen Award gewonnen. Was für einen auch immer. Steht nur Award Winning Zoo. Also sagt also, dir auch was, ja? Ja, der sagt mir auch was. Ich persönlich war aber noch nicht da. Ich habe da aber teils von gehört. Die einen sind begeistert, die anderen sagen, na, muss nicht unbedingt sein, weil auch zu teuer für das, was wohl geboten wird. Was ich interessant finde, wenn mich das nicht täuscht, mein Nachbar erzählte mir da noch vor kurzem von, da musst du wohl über alle Gehege drüber gehen können. Die müssen dann wie diese Baumlernpfade, die du hast oder so, wo dann halt wirklich, oder Baumwipfelpfade, wie die heißen, wo du quasi über jedes Gehege drüber gehen kannst, über eine Brücke. Das, glaube ich, finde ich auch sehr interessant. Der steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich empfehle dir mal eine Reise nach Hodenhagen in den Serengeti-Park, weil da kannst du nicht nur über die Käfige laufen, weil da kannst du mit deinem Auto quer durch, ja, ich sag mal so wie die Savanne fahren. Oh, oder, cool. Oder mit einem Bus. Ja, mit meinem heiligen Auto fahre ich doch da nicht durch. Da habe ich viel zu sehr Angst, dass irgendein Tier da einen Kratzer an meinen Lack macht. Die Dinger sterben aber leider immer mehr aus. Geht auch. Mein Auto? Ja, das glaube ich auch. Das ist 16 Jahre alt. Ja, geht eigentlich. Also im Serengeti-Park. Ich war da vor ein paar Jahren. Ich habe aber auch mittlerweile bevorzugt, man kann halt auch mit so einem, ich sag mal, so einen kleinen Reisebus, das ist ein offener Bus, Scheiben offen und oben kannst du sitzen, kannst du damit durchfahren. Also du kannst mit dem eigenen Auto durchfahren, aber für Schäden haftest du selber. Und das wollte ich gerade sagen, also Schimpansen sind 1A Wechsler für Scheibenwischer. Also sie bauen die Scheibenwischer akkurat ab und zerlegen sie dann. Also kriegt so mancher Kfz-Mechaniker nicht hin. Nee, also ja, das hatten wir auch im Leipziger Zoo. Wie heißt denn dieses kleine Äffchen nochmal, was Pippi Langstrumpf hat? Wie heißen die denn noch schnell? Kapuziner-Äffchen. Ja, die hatten da das Bier. Die haben ja so einen Urban Dschungel, nennt sich das, also eine riesen Glaskuppel, da ist wirklich, sind so drei Kontinente drin, also hat so ein bisschen Urwaldfeeling. Da kannst du auch unten für 1,50 Euro so eine Bootstour durchmachen, also empfehle ich jedem, das auch bloß mitzunehmen. Unter anderem haben die da so einen kleinen Park mit Kapuzineräffchen. Und da wirst du dann vorher vom Personal richtig angehalten. Zeigt bloß nicht mit Fingern auf die Affen, die beißen dich. Macht alle eure Taschen zu, die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Da mussten wir alle Jackentaschen zumachen, die Handtaschen nach vorne nehmen, weil das so kleine Kleptomanen sind. Ne? Die sind halt unwahrscheinlich schlau und also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, aber Serengeti-Park ist auch cool. Also wenn da mal so ein Nashorn oder ein Elefant kommt und mal so den Fuß mal in den Bus reinstellt und der ganze Bus wackelt, das ist schon echt cool. Ja, aber wie die Elli gerade schreibt, wir hatten sowas auch mal. Das ist ein Dorf weiter von mir, die alte Löwensafari. War wirklich, als Kleinkind, ich war nur ein einziges Mal drin, weil kurz danach, nachdem wir das Ding hier entdeckt hatten, quasi und hier hingezogen sind, war das Ding auch schon zu, weil sie da einfach nicht mehr rentiert hat. Wir konnten auch mit dem eigenen Auto durchfahren. Es war super genial gemacht. Mittlerweile ist einfach alles nur noch platt. Ach so, Elli schrieb gerade, es war der Löwensafari Tüddern bei Selfkant, war 1968 als erster Safari-Park Deutschlands eröffnet worden. Okay. Der war wirklich richtig klasse. Da kann ich mich noch so hauchdünn dran erinnern. Aber mittlerweile ist wirklich alles dicht gemacht. Die mussten damals alle Löwen verkaufen, alle anderen Tiere mitverkaufen, weil sie sich einfach nicht mehr leisten konnten. Besucherzahlen blieben aus. Warum auch immer, weil eigentlich war der richtig gut. Na, ich glaube einfach, dass die Kosten, die da so entstehen, sind ja ungemein. Also es ist ja nicht nur die Haltung und das Grundstück, was ja auch versteuert und versichert werden muss, ne? Du hast ja auch deine eigenen Tierärzte, das ganze Personal, das muss gereinigt werden, die Tiere müssen versorgt und gefüttert werden. Also ich glaube, das sind unwahrscheinliche Kosten, die halt auch gedeckt sein müssen, ne? Ja, klar, wenn die Besucherzahlen halt ausbleiben oder immer weniger werden, rückläufig sind, irgendwann bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Was meinst du, warum? Das ist ja der Grund, warum die großen Zoos überall Patenschaften haben. Und selbst die haben es ja schon schwer teilweise. Aber wenn du so auf lustige Affen stehst und so ein Gedönse, Leni, dann empfehle ich dir mal, wenn du am Bodensee bist, den Affenberg Salem, also Salem ist der Ort, da sind 200 Berberaffen. Du darfst sie nicht füttern, außer mit Popcorn, was du da kaufen kannst. Die fressen Popcorn. Total geil. Lachst dich kaputt. Die fressen Popcorn. Ich setze euch mal einen Link rein. Und die kommen echt zu dir hin und die fressen dir dann echt Popcorn aus der Hand. Du musst echt auch aufpassen. Die sind genauso, also wie diese Kapuzineräffchen wahrscheinlich. Ist denn das die richtige und gesunde Ernährung für so einen Affen? Ich meine, das war Popcorn. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gehört, dass irgendein Affe auf der Welt zur Grundnahrung Popcorn hätte. Also das kann ja zur Grundnahrung bestimmt nicht. Nee, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gutheißen soll, aber wahrscheinlich darfst du es auch nicht selber machen und nicht füttern, weil das wird schon Popcorn sein, weil es nicht gezuckert und so, dass die halt nicht alle Zähne kaputt kriegen und sie gewährleisten dann halt, dass nicht jeder seine Schokolade und sein Pausenbrot in die Affen reinschmeißt, ne? Ja, die Affen dürfen mit speziell zubereiteten, gratis ausgeteilten Popcorn gefüttert werden. Ich sage, die fressen da Popcorn. Ich weiß, ich bin ja nicht doof. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber die fressen Popcorn. Das ist total geil. Steht auf der Startseite. Was kostet sowas? Kannst du das mal nachschauen? Fütterungseintrittspreis. Das war nicht teuer. Kinder 5,50 Euro, Erwachsene 8,50 Euro. Familienkarte 22 Euro. Ja, die haben da, okay. Die haben da aber auch Dammwild und einen Spielplatz gibt's für Kinder. Störche gibt's da ganz viele unten. Und ist also, wenn er am Bodensee ist, also Salem, das kann ich nur empfehlen. Also für die Leute, die nächstes Jahr vielleicht, jetzt hauen wir mal ganz kurz Geocaching rein, zum Mega-Event nach Friedrichshafen fahren, fahrt nach Salem auf dem Affenberg, da könnt ihr Popcorn fressende Affen sehen. Und haltet eure Klamotten fest. Die sind nämlich genauso diebisch wahrscheinlich wie diese, wie hießen sie, diese Bieraffen? Kapuziner. Genau, Kapuzineräffchen. Ist auch der gleiche, den hier Ace Ventura immer auf der Schulter sitzen hat. Ja, genau. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, die Zoos haben, finde ich, schon so auch ein bisschen Bildungscharakter. Und ich finde das immer so erschreckend, so. Im Studium habe ich immer diese ganzen Studien vor Augen, ne, dass die Kinder ja lila Kühe gemalt haben, ne, weil die ganzen Stadtkinder tatsächlich noch nie eine Kuh live gesehen haben. Das kann sich so unser einer irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen, also überhaupt nicht. Und ich finde es uns so eigentlich gar nicht schlecht, weil man diesen Kindern auch echt mal was nahebringen kann. So sehen die Tiere aus und vor allen Dingen sind sie nicht in der Bude. Sie sind draußen, sie bewegen sich den ganzen Tag und natürlich gibt es auch Spielplätze und auch Beschäftigungen für Jung und Alt. Es gibt auch mal eine Wippe oder ein schönes Restaurant und ich glaube, da kann man als Familie einfach auch einen tollen Tag verbringen. Und ich glaube, selbst wenn man da jetzt einen ganzen Tag verbracht hat, also wir waren jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Stunden im Leipziger Zoo. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich nächstes Wochenende wieder hinfahren würde, dann würde ich wahrscheinlich noch genauso viele neue Sachen entdecken wie vor ein paar Wochen. Ja, das stimmt wohl. Da gehe ich mit dir konform, das sehe ich auch so. Ich merke es mittlerweile bei meiner Tochter ja selber. Bei uns geht das aber alles jetzt in eine andere Richtung, sondern eher so mehr so Aquarien. Ne, also so groß wie Sea Life und sowas. Das ist momentan ihr absolutes Highlight. Am besten jeden Tag irgendwo, wo es Riesenhaie gibt und kleine Fische und Seesterne und Rochen und. Oh, dann musst du echt mal in den Leipziger Zoo gehen, weil die hat ein ganz tolles Aquarium. Also einmal ganz viele einzelne Becken, was auch viel Salzwasser war. Also da sind die Fische sehr, sehr bunt. Und was ich auch richtig klasse fand, die hatten immer auf den Scheiben so Lupen, ja, also Vergrößerungsglas. Das heißt, du konntest dir die ganzen Korallen und so auch mal im Großformat angucken. Und das absolute Highlight war die Kuppel des Gebäudes. Da gingst du eine Treppe hoch und standst in so einer Kuppel drin und um dich drumherum, nicht wie ein Sternenhimmel, sondern ein Fischbecken, ne, mit verschiedenen Haisorten, die waren da drin und dann schwommen die alle über dich drüber und um dich drumherum. Und auch ganz nett für die Kinder fand ich, dass sie so eine Schautafel gemacht haben, wie groß ist welcher Hai. Ne? Und wenn du dann tatsächlich da mal nebenstehst und so einen kleinen Schreck kriegst, wie klein du auf einmal neben dem weißen Hai bist und was für kleine Haisorten es auch gibt. Ne? Also das macht richtig, richtig Spaß. Ich war von vorne bis hinten einfach nur beeindruckt. Also nicht, dass ihr denkt, dass Leni vom Zoo Leipzig gesponsert ist. Wir haben in Niedersachsen auch einen wunderbaren Zoo, und zwar den Erlebniszoo in Hannover. Da bin ich als Kind immer gerne hingegangen. Ich war jetzt seit Jahren nicht da. Die haben, glaube ich, ganz viel umgebaut mittlerweile. Wann warst du das letzte Mal da, Leni? Vor 2 Jahren mit dem Patenkind. Oder ist es anderthalb, 2 Jahre müsste das jetzt her sein. Und hat mir auch gut gefallen, gar keine Frage. Allerdings muss ich halt auch sagen, dass die Gehege in Leipzig doch nochmal eine Tucken größer war. Das fand ich gut. Und der Preis von 10 Euro weniger pro Person hat mich dann letztlich halt auch überzeugt. Weil 60 Euro nur für Eintritt, dann hast du da noch nicht mal ein Eis gegessen, ist dann halt auch für 2 Personen ein sehr teurer Tag gewesen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe noch mein Patenkind und vielleicht irgendwann mal ein eigenes mit am Start, dann ist das schon eine Sache, die ja richtig ins Geld gehen kann. Und da würde ich sagen, wenn ich 10 Euro pro Person bezahle und jetzt von Göttingen aus gesehen, wir sind nach Leipzig über die A38 eine Stunde 45 gefahren und nach Hannover fahre ich 1,5 Stunden, aber auch nur, wenn ich auf der A7 keinen Stau habe. Von daher nimmt sich das nicht und da würde ich tatsächlich den Leipziger Zoo bevorzugen. Tja, jetzt haben wir ganz viel über Zoo und über Safaris gesprochen. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Folge über Freizeitparks. Hat noch wer was? Möchte sich noch irgendeiner mitteilen? Das Einzige, was ich noch kurz sagen möchte, nochmal zu diesem Sea Life Gedöns. Wir waren jetzt quasi in Norwegen in so einem Meeresaquarium und das war wirklich richtig klasse. Die hatten da für Kinder, ja, wie so ein Erlebnisbecken hatten die da, so 3-4 Becken. Da konntest du wirklich wie Hummer, Seesterne, wirklich mal zum Anfassen. Das war auch für mich eine total neue Erfahrung. Wir hatten wirklich schon mal einen lebenden Hummer auf der Hand gehabt. Aber beißen mal, die nicht? Also kneifen die nicht? Ja, die hatten die Scheren schon mit Kabelbinder zu, sonst hätte ich die Viecher auch nicht angefangen, ganz ehrlich. Die waren wirklich, das waren Riesenviecher, das Ding war so lang wie meine Tastatur, das war ein Riesenviech. Ich hatte vor allem sind Angst, sie nicht rot, ne? Ja, das war wirklich sowas von ein geiles Erlebnis, auch so Seesterne, mal so lebende Seesterne noch auf der Hand zu haben, ne? Was man als kleines Kind vielleicht mal hat, aber mittlerweile vergessen hat. Da brauchst du nur eine Wattwanderung an der Nordsee machen, die kriegst du auch. Die sind allerdings nicht ganz so groß bei der Wattwanderung, aber die hast du da schon. Ja. Also das war wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, muss ich sagen. Der Leipziger Zoo und auch der Zoo in Berlin, die haben zum Beispiel ein Streichelbecken für Koi-Fische. Hä? Ja, die sind halt in einem relativ flachen Becken drin und dann schwimmen die so an dir vorbei und du kannst die alle anfassen. Das ist also wirklich irre. Ich weiß zwar nicht, wie die das mit der Hygiene machen, also weil halt da jeder Touri seine Dreckspaddel in das Wasser steckt. Also das werden die wahrscheinlich jeden Tag austauschen müssen. Und ich hoffe auch, dass sie die Tiere mal austauschen, dass die nicht jeden Tag so einen Stress haben. Aber die scheinen das echt zu genießen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Tiere da so gestresst wären. Die haben sich selbst von meinem Hund, ehrlich gesagt, nicht so sonderlich beeindrucken lassen. Die kennen das halt schon, hoffe ich. Also jedenfalls hatte ich den Eindruck. Tja, dann haben wir mal eine Raucherbalkon-Folge über Zoo und Safari gemacht. War doch mal was Schönes, oder? Ja, auf jeden Fall. War aber ein schönes Thema. Einfach tierisch. Der Raucherbalkon. Ein Phänomen in der Podcast-Landschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort.